Keine Macht den Bogen, schaust du in dunkle Ecken, schaust du in dunkle Straßen rein, siehst du sie allmählich verrecken. Du siehst sie mit den Spitzen in der zitternden Hand, sie machen sich kaputt. Er stört dich ohne Verstand. Alle sagen, Drogen in Deutschland ist doch kein Problem. Doch der Todesfinger ist überall. Wollt ihr das denn nicht sehen? Spitzen in der zitternden Hand, sie machen sich kaputt, sie erstört sich ohne Verstand. Das Verderben auf der Straße, du kannst es nicht mehr sehen, doch du kannst ihnen nicht helfen. Nicht ist um die geschehen. Du siehst sie mit den Spitzen in der zitternden Hand. Sie machen sich kaputt, zerstört sich ohne Verstand.